Weder die Aufforderung von Präsident Bush noch die Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats haben bislang die israelischen Militäroperationen im palästinensischen Autonomiegebiet stoppen können. Im Gegenteil, Ministerpräsident Sharon kündigte eine Fortsetzung an. Er verknüpfte dies mit der Bereitschaft zu einem Gipfeltreffen mit gemäßigten arabischen Führern. Mehr aus Tel Aviv von Carsten Günther. Ariel Sharon hat sich erklärt. Über Wochen fragten sich die Israelis, welche politischen Ziele der Ministerpräsident für die nächsten Monate habe, für die Zeit nach der jüngsten Eskalation. Vor dem Parlament skizzierte Sharon heute nun, wie er sich künftig die Beziehungen zu den Palästinensern vorstellt. Erst wenn die Palästinenser verstehen, dass sie uns nicht mit Terror ihren Willen aufzwingen können, erst dann können wir einen wirklichen Waffenstillstand erreichen. Und von dort aus schlage ich vor, zu einer langfristigen Interimslösung voranzugehen, die die Nachbarschaft zwischen Israel und den Palästinensern regeln wird. In dieser Situation können die Palästinenser eine neue Gesellschaft aufbauen und ihre Wirtschaft wieder errichten. Und wir sind bereit, ihnen dabei zu helfen. Damit erteilte Sharon der Forderung der Palästinenser nach einer möglichst schnellen, endgültigen Lösung des Konflikts mit einem Ende der Besatzung und der Gründung eines eigenen Staates eine erneute Absage. Zur Friedensinitiative der Arabischen Liga sagte Sharon, sie weise positive Elemente auf. Er sei bereit, jederzeit an jedem Ort und ohne Vorbedingungen mit gemäßigten arabischen Führern zusammenzukommen, um über ein Friedensabkommen zu sprechen. Amerikanische Forderungen nach einem sofortigen Rückzug aus den wiederbesetzten Gebieten wies Sharon zurück. Die Operation der israelischen Armee wurde von vornherein als eine Operation auf Zeit geplant. Es dauert seine Zeit, bis die Aufgaben erfüllt sind. Noch sind die Aufgaben nicht erfüllt. Die Armee wird die Operation beschleunigen, bis die Terrorstrukturen Arafats zerstört sind und bis die Mörder gefasst sind, die sich an verschiedenen Orten verschanzt haben, darunter in der Geburtskirche von Bethlehem. Wenn sich die Armee dann zurückziehen werde, werde man allerdings Puffer zwischen Israel und dem Westjordanland besetzt halten. Sharon kündigte an, dass die rechtsgerichtete nationalreligiöse Partei und eine weitere kleine Partei aus dem rechten Spektrum der Regierung beitreten werden. Dies sieht man in Israel als ein Zeichen dafür, welchen Kurs der Regierungschef in den nächsten Wochen und Monaten wirklich steuern wolle. Die nationalreligiöse Partei ist die Lobby der jüdischen Siedler. Ihr neuer Chef gilt als extrem und rassistisch. Unlängst bezeichnete er israelische Araber als Krebsgeschwür. Yossi Sarit von der linken Meretz-Partei warf Sharon in der Knesset vor, den eigentlichen Kern des Nahostkonflikts nicht angesprochen zu haben. In diesem Krieg gibt es keine Sieger, denn die Wurzel des ganzen Problems ist die israelische Besatzung, das palästinensische Problem. Das ist eine Wunde, eine blutende Wunde. Dieses Problem muss gelöst werden. Aber in ihrer ganzen Rede gab es noch nicht einmal eine Andeutung, wie sie das palästinensische Problem lösen wollen, wenn die Grundlage einer Lösung das Ende der Besatzung ist, die schon länger als 35 Jahre andauert. Die israelische Militäraktion geht unvermindert weiter. Im Flüchtlingslager Jenin spitzt sich die Lage palästinensischen Angaben zufolge zu. Kampfhubschrauber hätten am Mittag Raketen abgefeuert. Zuvor sei die Bevölkerung ultimativ aufgefordert worden, das Lager aufzugeben. In Bethlehem gab es am Morgen einen Brand in einem Gebäude, das zum Komplex der Geburtskirche gehört. Die Palästinenser und Kirchenvertreter warfen den israelischen Truppen vor, die Kirche beschossen zu haben. Die Armee bestreitet dies jedoch. Äußerst angespannt ist auch die Lage im Norden Israels an der Grenze zum Libanon. Die Armee kündigte an, zusätzliche Reserveeinheiten ins Grenzgebiet zu verlegen. Dadurch wolle man einer möglichen Verschlechterung der Situation dort vorbeugen. Gestern waren bei Gefechten zwischen israelischen Truppen und Milizionären der Hisbollah 7 Soldaten verletzt worden. Carsten Kühntop berichtete.